today. If we don't find a way to keep our love the same, it'll come undone. Today, if we could decide this way, to try our love again. Mix Mission 07. Number one, yeah, that be my title. Cause I kill the dance floor. So what you wanna take a chance for? Just move till you're feeling sexy. Friday night, all the way to next week, we move it to another level. Bass so low, you're digging with a shovel. I love it when the girlies shake. Shake, shake it to the Haji break. Cause he made it, then played it. Then the L-A-Z-Y displayed it. All across the world, we're rocking. Kicking down the door without knocking. So get it out on the floor. Cause it's for your body, head to toe. This is for your body, head to toe, head to toe. You know. This is for your body, head to toe. For your body, head to toe. This is for your body, head to toe, head to toe. You know. This is for your body, head to toe. For your body, head to toe. Head to toe. killing me. Thank you. Mit einer Gefahrenmeldung von der A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Karlsruhe Süd und Rastatt. Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Bitte fahrt dort entsprechend vorsichtig. Bei uns bekommt ihr die richtigen Silvesterkracher, damit ihr euch schon mal auf heute Abend soundtechnisch einstimmen könnt. Das ist ein Mix von Seamus Haji für euch noch bis 11 Uhr. Und wir rocken euer Radio mit der Tracksomix Mission 07 noch heute und morgen auch den ganzen Tag. Schaut am besten selbst, wer noch mit am Start sein wird. Auf www.sunshine-live.de gibt's alle Infos dazu. Freut euch auch schon auf Mixe unter anderem von den Clubheads, die gibt's dann gleich im Anschluss, von George Morel, Ferry Kosten, David Guetta, Paul van Dyk, Moon Boutica, ATB, F und K und vielen, vielen mehr. Im Web könnt ihr direkt schauen, wer wann am Start ist. Nur noch wenige Stunden, dann ist 2007 vorbei. Vielleicht wollt ihr noch ein paar Grüße loswerden im alten Jahr. Schreibt uns ein Message at sunshine-live.de, message at sunshine-live.de für eure Grüße. Let's groove.

We'll be right back.